Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Lästerschwestern. Brandneuen Folge. Hallo Robin, schön, dass du da bist. Ich möchte mich bei dir bedanken für mein Highlight der Woche, das ich am Wochenende hatte, nämlich am Sonntag. Da habe ich nämlich so mir nichts, dir nichts, das Internet eingeschaltet. Ich habe ja kein Fernsehen. Aber auf deinen Anraten hin habe ich mir die Lindenstraße angeguckt. Und wen habe ich da entdeckt? Meinen Lieblings-YouTuber und Star-Influencer Robin Blase. Du hast da eine Rolle. Ja. Als, haltet euch fest, Leute, als Du-Röhrer. Ich dachte, ich höre dich richtig. Die haben da, ich weiß es nicht, ist es aus markenrechtlichen Gründen, haben die aus YouTube Du-Röhre gemacht. Ja. Und haben sich irgendwie, vielleicht wollen sie jugendlicher wirken, einer so ein junges Ding, das dann mit ihrem Freund gerade Stress oder so hat und sie trifft sich aber mit einem berühmten Du-Röhrer, weil der hat sie angeschrieben. Ich muss gestehen, ich habe zu dem Part hingeskippt, wo du auftrittst, deswegen habe ich den Rest nicht mitbekommen. Ja, aber kannst du mir ganz kurz erklären, was ist das große Problem von ihr und wer bist du? Also ich bin Jojo. Ja. Jojo ist ein Du-Röhrer, wie du schon gesagt hast. Ich mach lustige Politik-Videos. Ach. Und den findet sie halt ganz cool. Und sie hat ihn angeschrieben, weil ihr Freund, der Jamal, der ist Flüchtling. Und sie würde halt gerne irgendwie seine Geschichte erzählen. Political Correctness. Auf YouTube. Genau, das ist so die Story. Und ich komme halt dann da rein. Kann man sich jetzt auch angucken auf YouTube und in der Mediathek. Und wir trinken halt ein bisschen was. Und ich bin halt quasi jetzt der Grund, warum sie zu sagen, mit ihrem Freund so ein bisschen Probleme hat. Ja. In der nächsten Folge, die ist jetzt am Sonntag, kommt die, da bin ich auch noch mal drin. Ich möchte auch ganz klar, als ich das gesehen habe, das war für mich ein klassischer Robin, ne? Dass du halt da reinmarschierst, das Girl direkt mal aussondierst und klar machst. Ne? Ihr müsst euch das auch mal angucken, die Sprüche, die Robin da raushaut. Das ist so dann ganz typisch. Ich war ja dabei, als du deine Frau kennengelernt hast, beziehungsweise die Mutter deines Kindes. Und da warst du mit einer ähnlichen Spruchlastigkeit dabei. Ja. Na, Girl, na, Puppe. Nein, nehmen wir mal im Ernst. Ich fand das ganz süß, muss ich gestehen. Ich habe jahrelang keine Lindenstraße mehr geguckt. Damals mit meiner Uroma zusammen. Und das fand ich noch ganz, damals als Kind fand ich es noch ganz nett. Und ja, es ist halt immer noch so, ne? Deutsches Trash-Fernsehen. Aber ich fand es irgendwie ganz drollig. Und es war schön, dich da zu sehen. So. Also du hast dich auch ganz gut geschlagen, wie ich fand. War halt nur so ultra fremd, dich zu sehen in der Rolle als der Aufreißer. Wie gesagt, das bist du auch im echten Leben. Ich will dir nichts absprechen. Aber ich fand es sehr interessant. Du-Röhrer, kannst du mir mal, hattest du mitbekommen, ob sie für Du-Röhre noch andere Vorschläge hatten? Nee, leider nicht. Ich hätte auch vielleicht was anderes vorgeschlagen. Aber die sind bekannt dafür, gibt es auch mehrere Artikel zu, generell im Öffentlich-Rechtlichen, es passiert auch bei Tatort wohl öfters mal, dass sie halt aktuelle Produkte nicht so nennen dürfen, natürlich, wie sie eigentlich heißen, weil das natürlich amerikanische Alexa. Konzerne sind. Genau. Unter anderem heißt Google Findhund. Ach du Scheiße. Und Facebook heißt Spacehorst. Spacehorst. Ja. Ist schlecht. Spacehorst ist das Social, das ist besser als Vero. Ladet euch alle Spacehorst runter. Das würde mich so rausreißen, wenn ich sowas gucke und dann, ne, du bist halt in einem Tatort drin, gerade die spannendste Sequenz und dann sagt einer, ich gehe kurz auf Spacehorst, meine Likes checken. Dann bist du doch raus aus der Nummer. Ich muss auch sagen, dieses Du-Röhre, es ist auch einfach ein krasser Zungenbrecher. Sag mal Du-Röhre. Das ist einfach, ganz viele haben es auch nicht verstanden, was es eigentlich ist. Aber ich muss sagen, hat super viel Spaß gemacht, da dabei zu sein. Auch mal, das ist ja wirklich krass, ne? Das ist ja so ein Set, wie du das eigentlich nur bei jetzt hier vielleicht Babylon Berlin hast oder so, oder ganz selten halt mal bei einer deutschen Produktion. Die haben ja wirklich diese Straße, die gibt's ja wirklich. Die ist einfach in der Backlot von diesem WDR-Studio haben die halt einfach diese Häuser gebaut. Das sind echte Häuser, die da stehen. Die einfach nur zum Dreh benutzt werden. Ja, ja. So ein Riesenset. Und das war der geilste Dreh, den ich je hatte. Anders als bei YouTube oder sowas. Weil du gehst halt einfach nur dahin und da steht halt schon alles. Das ist alles eingeleuchtet, das ist ein perfektes Set. Wenn die sagen so, ey, wir wollen im Café drehen, dann gehst du halt einfach ins Café, stellst die Kamera hin, drehst los, weil du hast halt ein eingerichtetes Café mit allem drum und dran. Hat echt viel Spaß gemacht und ich bin ja nächsten Sonntag jetzt auch nochmal dabei. Und, ich bin super gespannt, wie es mit Jojo und wie hieß sie? Lara. Ah ja, Lara weitergeht. Nicht, dass Jamal einen Amoklauf startet, um mal der Political Correctness hier etwas entgegenzusetzen. Ja. Wir können ja weiter über Du-Röhre reden. Wir haben natürlich wie immer ein buntes Potpourri aus Themen für euch vorbereitet, unter anderem ein paar Updates zu letzter Woche. Mhm. Und wir haben auch eine Vorstellung des YouTubers der Woche, aber wir fangen erstmal an mit den Updates. Was haben wir denn da? Finn Kliemann, der hat sich gemeldet, nachdem wir ihm letzte Woche gerügt haben, dass er auf Instagram aufgerufen hat, eine andere Instagrammerin ihr zu schreiben, hat sie gleichzeitig unsympathisch genannt und daraufhin haben natürlich viele seiner Follower eben nicht einfach nur nette Dinge geschrieben, sondern sie auch teilweise beleidigt. Das haben wir kritisiert. Er hat sich dazu gerechtfertigt, meinte, das wäre nicht seine Absicht gewesen. Sie hätte einfach nur gesagt, dass man ihr nicht schreiben soll und er fand das unsympathisch und hat deswegen gesagt, ey, schreibt ihr mal. Das kam für mich nicht in der Instagram-Story rüber. Du hast auch in deinem Leben jemanden erlebt, der das nicht gesehen hat. Ich saß mit meiner Freundin zusammen und die sagte auch zu mir, oh krass, Finn Kliemann hat gerade aufgerufen, seine Follower oder beziehungsweise dieses Mädel da zu beleidigen. Und dadurch habe ich ja erst davon erfahren. Und als du dann irgendwie sagtest, hey, hast du das mitbekommen, dachte ich so, okay, das sind dann schon zwei Menschen, die ich kenne, die das offenbar so aufgefasst haben. Also auch wenn Finn sich das gerne so drehen würde, ich glaube, es kam es bei vielen an. Aber um das nochmal zu unterstreichen, wir wollten da nicht gerade gegen Finn ausschlagen, der ja nun wirklich eigentlich zur besseren Seite von YouTube gehört. Da ging es jetzt tatsächlich darum, dass wir eher so, oder gerade du auch, geschockt warst, dass es überhaupt so aufkam, weil das ja auch auf YouTube tatsächlich oder gerade in den Social-Media-Sachen immer wieder passiert. Ich habe diese Woche nämlich jemanden gefunden, der es komplett übertreibt, nämlich Flair. Der hat auf Instagram, und das macht er immer wieder, hat Leute beleidigt, dass er auf Twitter Leuten schreibt, so ey, wenn ich dich hier in der Gasse treffe, so selbst so Flo vloggt zum Beispiel, hat er neulich geschrieben, du trau dich mal raus auf die Straße, ja, Shahak Shapira, auf den will er ein Mörderkommando ansetzen. Und bei Instagram macht er das so, dass Leute, die ihn beleidigen, die postet er in seiner Story. Diese Woche ist das unter anderem mit dem kleinen Erik passiert. Ich will den ganzen Namen nicht aussprechen, aber er hatte ihn einfach mit Klarnamen und mit Profilbild und so und mit einem Foto davon geteilt und schreibt da drauf, einmal Attacke auf den kleinen Fetti. Denn Erik ist ein bisschen übergewichtiger. Und da denke ich so, wie kann das sein, dass halt ein 36-jähriger Typ, ja, also jemand, der in meinem Alter ist, einfach so einen 13-Jährigen zermobben muss, weil er sonst, weil es für ihn nicht anders geht. Also das ist zum Beispiel das Ding, so macht man es definitiv nicht. Und das ist natürlich auch viel krasser als das, was Finn da gemacht hat. Ja. Finde ich spannend, weil ich glaube, Attacke auf den kleinen Fetti, das ist theoretisch sogar strafrechtlich relevant. Also du kannst sagen, das ist ein Angriff. Gerade wenn du auch das Social-Media-Profil nicht schwärzt. Ich bin mir nicht sicher, also ne, auch da ist es wieder so ein Ding, wo man sich echt reinlesen muss, aber ich glaube, das ist dann schon ein Aufruf. Ja. Weil Attacke ja auch Das kann auch körperlich sein, das muss nicht unbedingt nur mit Sprache passieren. Wenn der kleine Erik dann auf der Straße angegriffen würde, ich glaube, man könnte Flair dann sogar strafrechtlich ranbekommen, nämlich Anstiftung zur Straftat dann halt in dem Fall. Also, ja, wie auch immer es rechtlich ist, es ist auch einfach nicht okay. Ich finde den, aber der ist so, ne? Ich finde den halt, das ist halt so die größte Wurst in Berlin. Den habe ich noch nie verstanden. Pass auf, jetzt kriegst du bald auf Twitter auch eine Attacke. Oh nein. Flair ist unser Flair, falls du das hier hörst, bitte hau mich nicht, wenn du durch Berlin gehst. Ich hab Glasknochen. Ich finde das so krass, weil der ist ich kenne den Namen Flair, aber der ist Rapper, ne? Aber ich hätte den jetzt eher auch so als so Gangster eingestuft. Ja, so ist der auch, ne? Der macht dann so Videos mit seinen arabischen Freunden, wo dann so spricht. Aber ist das nicht genau das Gegenteil von Gangster zu sagen, beleidigt einen kleinen 10-jährigen Jungen, weil er mich beleidigt hat? Das ist halt schon wahnsinnig schlimm, ne? Also wenn du jemanden hast, der so einen kleinen Penis hat, dass er auf den sozialen Plattformen jeden, der auch ihm nur irgendwie querkommt, angeht. Ich glaube, jetzt wird es wahrscheinlich jede Menge Flair-Sympathisanten geben, die sagen, das gehört bei ihm zur Masche dazu. Mag sein, dass das so ein Ding ist. Ich glaube, es ist eigentlich einfach nur Teil eines sehr, sehr winzigen Egos. Was ich überraschend finde, weil ich meine, der Typ ist ja nun nicht unerfolgreich. Seine Musik höre ich nicht, aber der Name Ich glaube, der war eine Zeit lang irrelevant, dann ist er jetzt durch die Musik wieder relevanter geworden. Also es ist im Rap-Game ja manchmal, dass du dann für tot erklärt wirst, dann bist du aber dann doch irgendwie wieder da. Nicht nur im Rap-Game, auch im YouTube-Game. Auch im YouTube-Game, genau. Das ist eine gute Überleitung eigentlich. Eigentlich schon, aber ich bringe den Satz noch zu Ende. Ich glaube, eigentlich sollte das niemand nötig haben. Vor allen Dingen nicht in einem Alter, wo man sagen sollte, der Typ ist gesetzt. Ne, dann Flair, wenn du es wirklich nötig hast, mit 36 noch andere Leute das beleidigen, ich empfehle dir, mach einen Podcast, nenn ihn irgendwas so wie mit Lästern oder, ne, muss ja nicht schwestern, wenn dir das zu homophil ist, dann machst du Lästerbrüder draus und dann wirst du von uns verklagt und dann können wir uns im Gerichtssaal betteln. Finde ich gut. Aber um auf die Überleitung zurückzukommen, es gibt nämlich einen YouTuber, der ist diese Woche aus der Irrelevanz zurückgekehrt. Oh ja, wir haben uns nämlich gefreut darüber, dass Sami Slimani offensichtlich unseren Podcast hört. Der hat sich letzte Woche gedacht, oh, die Lästerschwestern führen den Slimani der Woche ein, das kann ich nicht tatenlos beobachten, da muss ich doch glatt mitmachen und hat selber den Slimani der Woche diese Woche geliefert. Danke dafür an Sami, denn der ist zurück. Ich habe ehrlich gesagt nicht mitbekommen, dass er weg war, aber jetzt Dankeschön, lieber Gott, dass du ihn zurückgeschickt hast. Ja, wir wollen ihn erstmal kurz vorstellen, das ist so eine Sache, die wir machen, weil vielleicht kennen ihn einige nicht, obwohl er vermutlich einer der bekanntesten YouTuber ist. Ich glaube, er war der erste große Name. Auf männlicher Seite, genau, oder? Genau, und zwar, ja, ich glaube schon. Also es war so Cold Mirror, die Außenseiter. Ich glaube, so als Einzeltyp wahrscheinlich einer der ersten großen Leute. Damals noch bekannt unter dem Namen Hair Tutorial. Hair Tutorial, er hat da, glaube ich, so Videos hauptsächlich gemacht in seinem Zimmer noch mit der schlechten Kameraauflösung gelegt auf die Heizung. Und dann hat er Schminktipps gegeben. Genau. Welche Creme für die Haut? Du hast Pickel, was kann man dagegen machen? Also offensichtlich einer von den Männern, die Content für Nicht-Männer machen. Genau, also es ist eine sehr, sehr große weibliche Zielgruppe. Ja. Ich würde ihn mal also als die männliche Bibi's Beauty Palace bezeichnen und sowas. Also er ist halt, ich glaube, bis heute auch der einzig relevante männliche Frauen-YouTuber, würde ich jetzt mal sagen. Also, gute Frage, also ja, ist schwer zu sagen. Also ich glaube, der Einzige, der nicht als schwul geoutete Schwule, der halt metrosexuell ist, glaube ich, das politische. Ich glaube, jeder, der einen halbwegs ausgeprägten Gaydar hat und seine Videos guckt, weiß halt Bescheid. Aber ich glaube, du hast ja mehrere tatsächlich als schwul geoutete YouTuber, die auch sowas machen. Ich glaube, die machen dann eher tatsächlich so Sachen, wo sie auf das Schwulsein oder die Homosexualität tatsächlich mehr der Kernfokus ist. Also es gibt sogar einen Kanal von Daniel Marchewski, ehemaliger Redakteur der GameStar, der auch als schwul geoutet ist und der, ich glaube, die haben hauptsächlich so Themen, wo sie erst so schwules Gaming oder so und dann ich bin nicht so weit, aber der hat mit seinem Lebenspartner zusammen auch so einen Kanal gemacht, wo sie sich so, ne, wie ist das so als Schwule im Leben und was muss man beachten oder hast du nicht gesehen, ne? Also, ja. Und er ist aber jemand, der dann halt wirklich nur so Frauen-Content macht, aber er auch eine der meist gehassten Persönlichkeiten. Genau, auch von Böhmermann zum Beispiel, einer von so zwei, drei Leuten, die von Böhmermann immer gerne wieder aufs Korn genommen werden aus der YouTube-Szene, obwohl er eigentlich inzwischen, würde ich sagen, innerhalb der YouTube-Szene gar nicht mehr so eine große Relevanz hat. Der war vor ein paar Jahren auf jeden Fall mehr der King, war unter anderem jetzt auch gerade, und das habe ich gar nicht mitbekommen, und da sieht man, wie wenig relevant er tatsächlich noch anscheinend jetzt ist. Viva-Moderator? Nee, ich meine, er war einfach weg vom Fenster, so, er hat keine Videos hochgeladen. Ja. Und ist jetzt zurückgekommen. Ich habe von ihm halt auch immer nur dann mitbekommen, wenn mal wieder einer draufgeschlagen hat. Ne? Oder wenn einer einen seiner grauenhaften Tweets retweetet hat. So, das ist ja so ein bisschen das Ding, dieser Hass, den er entgegenbekommen hat, der fußt auf so mehreren Dingen. Das ist natürlich auf der einen Seite der Erfolg, den er hatte. Das bringt immer die Neider und Hater mit sich. Aber dazu kommt bei ihm noch dieses Klassensprecher oder Klassenschulstreber-Syndrom. Der Typ, den man in der Schule, den schon immer alle, die hinten saßen, fanden den Typen, der sich immer gemeldet hat vorne, am ekelhaftesten. Und er hat auf der einen Seite so eine Fresse, in die willst du einfach reintreten, das ist das eine. Und dann sagt er so Sachen. Jetzt sind wir fast auf Flair-Niveau hier. Das ist wirklich so ein Schmierlachs. Ne? Damit komme ich halt generell eher mal so weniger klar. Wenn dann die Kombination noch besteht mit diesem Charakter, der so wirklich so eine Mischung aus. Ne, der ist auf der einen Seite so jemand, der immer wieder sagt so, ihr seid so treu. Ich glaube, treu. Das ist das Problem. Also ich glaube, was mich an ihm und viele Leute an ihm lange Zeit gestört hat, ist dieses, er ist wirklich das der Posterboy für, du hast es vorhin genannt, Glückskeks-YouTuber. Ja. Also er ist halt jemand, der quasi in seinen Videos nur Positivität ausstrahlt, nur die ganze Zeit von Fanliebe redet, also wie sehr er seine Fans sind, meine besten Freunde. Und es ist halt alles, und das kommt halt dann bei ihm obendrauf, er war einer der allerersten, die seinen YouTube-Kanal durchkommerzialisiert haben, bis zum geht nicht mehr, auch heute immer noch macht. Und dann aber immer von Realness spricht, ne? Genau. Ich bin echt, ihr seid, ne, das für ihn ist ganz wichtig, dieses Selbst verwirklichen und dabei sich selbst. Also seine Message an sich, muss man ehrlich sagen, also auch wenn man merkt, sozusagen, wie hohl diese Sprüche sind, seine Message an sich ist eine sehr positive. Ich finde das immer schwierig. Also ich meine, ich bin das ist einfach generell so ein Ding, ich bin Zyniker, ich bin aber auch ein Realist und ich finde das ganz furchtbar. Also nicht nur ihn, sondern immer wenn mir Menschen begegnen, die so Sachen sagen wie, hey, ne, ich kann mal hier kurz, ich habe das Buch offen. Er hat hier in seinem Slimani-Prinzip steht auf Seite 25 unter dem Punkt Positiv leben, in 7 einfachen Schritten durchs Leben. So, und da steht gleich als erstes Punkt 1, lächle so oft wie möglich. Ein Lächeln hilft dir dabei, gute Laune zu bekommen, auch wenn du dich gerade nicht so toll fühlst. Und da kriege ich das Kotzen bei sowas. Ehrlich gesagt finde ich das ganz furchtbar, denn wenn du mal wieder, du stehst morgens auf und dann ist halt der Müllwagen wieder vorbeigefahren und hat dich geweckt, dann hast du verschissene Laune. Dann gehst du zum Briefkasten, dann hast du eine Mahnung, weil du irgendwas nicht bezahlt hast, dann hast du beschissene Laune. Aber gehst David, du zum Bäcker, dann lächel doch mal einfach. Holst du dir ein Brötchen, dann gibt es aber leider nicht mehr das, was du wolltest, sondern die mit Käse sind schon aus. Verkauft, dann kriegst du beschissene Laune. Dann rufst du beim Umzugsunternehmen an, die sagen dir, hey, das machen wir zu einem Exklusiv-Spezialpreis. Und dann kostet es aber trotzdem 300 Euro mehr, weil sie dich nämlich alle bescheißen wollen. Ich habe das Gefühl, du beschreibst gerade deinen heutigen Tag. Ja, so ein bisschen, aber die Welt ist leider nicht so kunterbunt, wie sich solche Leute das drehen wollen. Und das siehst du immer dann, wie jetzt in dem Fall, wo er ein Video macht, hey Leute, ich war jetzt 6 Monate nicht da, weil meine Oma ist gestorben. So, ey, Mann, dass deine Oma gestorben ist, wirklich furchtbar, wenn ein Mensch von einem geht. Aber ich schlage kurz sein Buch auf, da steht, lächle so oft wie möglich und tu jeden Tag einen guten Tag. Sami, warum hast du nicht einfach jeden Tag gelächelt und dann hättest du weiter Videos machen können? Dann wäre das mit deiner Oma vielleicht gar nicht so schlimm gewesen. Denn unter Punkt 4 steht, bewege dich doch einfach und mach ein bisschen Sport. Das wäre doch auch eine Option gewesen. Also, weißt du, das Problem, was ich damit habe, ist, dass diese Leute, und nicht nur Sami, sondern diese ganzen Glückskicks-YouTuber, aber auch diese Live-Gurus, die jeden Tag irgendwie die dann hinsetzen, es gibt sogar Podcasts, die das tun, die dir das was vorspinnen, dass das Leben einfacher wird, wenn du einfach nur ein bisschen lächelst und wenn du ein bisschen meditierst. Aber das Leben ist halt trotzdem immer noch einfach scheiße und anstrengend und schwierig. So. Also ne, es ist das soll gar nicht so schlimm klingen, aber das Leben, das stellt dir so viele Fallstricke. Und wenn ich mal Kinder kriege zum Beispiel, möchte ich meine Kinder so erziehen. Leb deinen Traum nicht! Nein, leb deinen Traum, finde also, ich eine total gute Sache, aber leb deinen Traum und wisse aber auch, dass überall dir jemand ein Bein stellen will. Mit diesem realen Bewusstsein muss mein Kind durchs Leben gehen. Kleiner Timmy, das Leben ist eine Bitch. Ja, so ist es doch, das Leben ist eine Bitch und das muss der kleine Timmy wissen. Wenn ich dem kleinen Timmy sage, ey Timmy, du lächelst einfach jeden Tag und alles wird gut, dann wird Timmy spätestens mit 14 vergewaltigt und vom Bus überfahren. Okay, wir machen so eine Mischerziehung mit meiner Tochter, darf dann mal zu dir, zu Onkel David gehen und du bringst ihr dann die Realität bei. Ich muss sagen, also ich glaube tatsächlich, so heuchlerig ich ihn finde, weil es für mich ist eher das Problem, dass er halt ganz vielen jungen Mädchen halt einfach Produkte verkauft, wie sein Buch. Das oder ist nämlich das Ding, dass er und so weiter. Dass er diese Lebensweisheiten, Entschuldigung, wenn ich mich in Rage rede, aber diese Lebensweisheiten, wir wollen noch nicht mal mit der Durchkommerzialisierung anfangen, aber diese Lebensweisheiten, dieses, hey, lebt euer Leben so, wie ihr es wollt, na, dann könnt ihr so werden wie ich. Nee, nicht jeder kann so werden wie du. Dafür brauchst Talent, gut, in seinem Fall jetzt nicht unbedingt, aber eben auch eine ganze Menge recht. Glück, aber ganz viele Leute sagen dann sich halt so, ey, Schule abbrechen, cool, ich lächle einfach jeden Tag, mache ein bisschen Sport und tue eine gute Tat und schon wird alles besser. Gut, also ich glaube, dass, also er hat wir, natürlich... Wir sind uns einig, dass die Prinzipien, das will ich noch abschließend sagen, dass die Prinzipien eigentlich richtig sind. Ja. Natürlich solltest du gute Taten tun und auch ich denke, mache das ganz häufig so, dass ich sage, ich versuche als positives Beispiel vorangehen, denn so wie ich andere behandle, möchte ich auch selber behandelt werden. Außer wenn ich Leute mal gerade wieder doof anschreie, dann so möchte ich natürlich auch nicht behandelt werden. aber das ist, ne, jeder hat so Charakterschwächen. Okay. Aber was dieses Buch hier, ist geheuchelte Kackscheiße. Und das geht mir auf den Sack. Und das ist, dieses Buch ist im Grunde nur der Wurmfortsatz seines Kanals. Das, also mein Problem ist auch eher sozusagen, dass er halt diese Weisheiten dann für, was kostet das Buch, 19,99 oder irgendwas auch immer? Ja, so den Dreh. 14,95. Ah, 14,95, aber immerhin verkauft. Und auch auf seinem Kanal sich halt ganz viel lange Zeit, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber als ich ihn damals verfolgt habe, ganz viel um das Pushen von Produkten im Kontext dieser Lebensweisheiten geht. Und ja, klar, es gibt eine gewisse Realität, die man sicherlich auch vermitteln sollte. Aber ich muss sagen, ich glaube, dass er tatsächlich vielen jungen Mädchen, vielen jungen Frauen auch Dinge an die Hand gibt, die ihnen vielleicht durch den Tag helfen. Gleichzeitig bin ich aber auch bei dir, es ist sehr viel Heuchlerisches dabei, deswegen ist er viel gehasst. Ich mag ihn persönlich auch nicht. Was er jetzt gebracht hat, das ist eigentlich der Grund, warum wir heute nochmal über ihn reden, ja. Ist nämlich was anderes. Er hat nämlich da sieht man dieses Heuchlerische wieder, er hat ein Video gedreht, wo es unter anderem um Inspiration geht, um Kreativität, dass er jetzt wieder da ist. Und genau, er war ja weg, das ist jetzt das Rückkehrvideo, das heißt genau. Zeit für ein Ende oder so. Irgendwie ist ganz komisch benannt. Auf jeden Fall ist dieses Rückkehrvideo, und das ist halt das Geile, das hat jemand entdeckt auf Twitter, David hat das dann geteilt, ist auch noch ein bisschen viral gegangen. Er hat dieses Video 1:1 kopiert von einer amerikanischen YouTuberin, Hey Claire heißt die, die 1:1 das gleiche Video gedreht hat. Also wirklich Shot für Shot, selber Text einfach nur in Deutsch. Also wirklich. Der Finn von Ultralativ hat das mal gegengeschnitten. Ja. Es ist wirklich ganz krass. Also wie er im Video sagt, er ja, Inspiration hat mir gefehlt die letzten Monate und jetzt habe ich sie wieder gefunden und es ist so. Auf dem YouTube-Kanal einer anderen YouTuberin. Ja, das ist so zynisch, weil das halt eben genau dieses Video bezeichnend auch dafür ist, dass es eben nicht so ist. Und es gab auf Twitter tatsächlich eine Diskussion dann unter einigen Leuten, die dann pro Slimani waren und sagten, naja, Moment mal, er hat ja Inspired by Claire, blablabla heißt die, glaube ich, unten reingeschrieben. Aber hat er das erst, nachdem es viral gegangen ist? Ich habe geguckt zu einem Zeitpunkt, es ging an dem Abend, als er es gepostet hatte, ich glaube, es war Donnerstag oder Freitag, da ging das ja dann durch die Decke. Da hatte ich es auch geteilt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich es geteilt habe, da war es noch nicht, stand es noch nicht drin. Da hatte mir Tamina, also Hand of Bloods Freundin, hatte mir noch geschrieben, dass sie das so traurig findet, dass er nicht mal in der Lage war, in der Videobeschreibung das hinzuzufügen. Und dann bin ich rüber, hab geguckt und es stand da nicht drin. Es hat ja auch, ich glaube, die YouTuberin selber ist darauf aufmerksam gemacht worden, halt auf Englisch, und die hat auch auf Englisch getweetet, ich verstehe zwar kein Deutsch, aber er hat mich nicht mal irgendwie gecredited. Also ich glaube schon, also er hat das wirklich gemacht. Und selbst, also das ist halt so eine seltsame Diskussion. Ich werde dazu in den nächsten Tagen auch bei mir auf dem Kanal ein Video veröffentlichen über dieses Thema, wer hat's erfunden und Inspiration und so weiter. Weil es gibt nämlich ähnliche Fälle. Also es gab einen sehr ähnlichen Skandal, der aber nicht so groß breit getreten wurde, weil es nämlich um den YouTube-Gott und unfehlbaren Menschen Julian Bam geht. Einer der wahrscheinlich erfolgreichsten und beliebtesten YouTuber aktuell, für alle, die ihn nicht kennen, macht wirklich geilen Scheiß. Der hat vor einiger Zeit ein Video online gestellt, da ging es um Trickshots. Und dieses Video ist eigentlich eine Kombination von zwei existierenden Videos. Nämlich einmal sind die Shots komplett kopiert von einem anderen erfolgreichen Trickshot-Video. Und die Story des Videos ist kopiert von einem anderen erfolgreichen YouTuber, der so eine Liebesgeschichte erzählt hat. Und die beiden sind quasi fusioniert in ein Video und quasi auf beiden Seiten Shot für Shot nachgebaut worden. Genau, der YouTuber JF Not Kennedy, der hat da, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr junger Typ, der ganz viele solcher Videos macht, wo er solche Sachen aufklärt, hat sich da mal reingegraben und hat das aufgeklärt. Ja. Und was daran tatsächlich ist, so eine strittige Sache. Mhm. Wir hatten es uns gerade auch noch mal angeguckt. Das Problem da ist das Video, was bei Julian Bam tatsächlich rausgekommen ist ein anderes als das, was der YouTuber gemacht hat. Er hat auf jeden Fall was Neues geschaffen. Genau, er hat auf jeden Fall was Neues geschaffen und das ist klar Inspiration. Ja. Ne, was das Problem daran eher ist, dass Julian das weder irgendwie geschrieben hat. Also die Story ist ein bisschen wirr, ich habe das auch nicht mehr ganz damals verfolgen können, aber es war irgendwie so, er hat erst Inspired by zumindest von dem einen YouTuber geschrieben, aber auch nicht das Trickshot-Video verlinkt, sondern nur einen. Dann war es zwischenzeitlich nicht mehr da und angeblich wurden. Also, er hat dann das Inspired by rausgenommen. Rausgenommen. Genau, und zwischenzeitlich wurden angeblich auch dann Kommentare gefiltert, wo Leute eben geschrieben haben, hey, das ist doch von dem und dem. Genau, du kannst bei YouTube ja im Kommentarfeld kannst du eingeben, da kannst du Begriffe Spamwörter, genau. Spamwörter kannst du eingeben. Du kannst also deine Mutter rausfiltern lassen. Ja. Jeder Kommentar, der diese Kombination von Wörtern enthält, wird dann automatisch nicht zugelassen. Ja. Du kannst dann auch David Hein rausfiltern und wenn jeder schreibt, hey, das ist doch geklaut von David Hein, dann taucht halt der Kommentar einfach nicht mehr auf. Dann taucht der von niemandem auf, das ist richtig. Und das ist in dem Fall so gewesen. Bei Slimani gab es tatsächlich Leute, die geschrieben haben, er hat doch aber dann geschrieben, inspired by und okay, selbst wenn das im Nachhinein nachgeholt hat, das zu schreiben. Es ist immer noch falsch, aber es ist zusätzlich noch falsch, dass es inspired ist. Denn du darfst Inspiration nicht verwechseln mit ich kopiere eins zu eins, was mein Vorgänger gemacht hat. Das ist ja so ein bisschen das Problem, was ich auch habe mit so diesem ganzen Made My Day und Jumanji-TV-Ding. Da gab es diese Woche nämlich so ein Ding, habe ich in den Trends gesehen, total abstrus. Zwei YouTuber, nämlich Jumanji-TV und noch so ein anderer Typ, betteln sich gerade, weil der eine den anderen wegen Ideenklau ankackt. Jumanji TV hat wohl einen anderen YouTuber, der auch ein Video, wo er mit einer heißen Klinge durch irgendwas durchschneidet. Aber das ist doch also, der Knaller. Also, aber das finde ich halt Jumanji so spannend. Jumanji TV ist halt der Oberspinner, wenn es darum geht, alles zu klauen. Jeden Trend direkt nachzumachen, Also ich muss auch sagen, und das finde ich ja so spannend, ganz, ganz, ganz viel von dem, was du auf YouTube siehst, ist mehr inspiriert voneinander. Ja. Also die Le News sind zum Beispiel inspiriert von Philip DeFranco. Und das ist auch okay. Und das ist ja auch voll okay. Ja. Es gab eben in Deutschland niemanden, der auf Deutsch solche Sachen macht. Und Flo gibt dem Ganzen ja ganz klar seinen ganz eigenen Touch. Ja. Und das ist jetzt, der hat natürlich auch ganz andere Themen, weil die News sind ja nicht identisch in Amerika und in Deutschland. Und deswegen hast du da eine Mischung. Und das war am Anfang von YouTube, war das ganz gang und gäbe. Und du hast das heute immer noch. Wenn in Amerika viral geht, rote Kreise auf dein Thumbnail zu machen, oder Dinge mit heißen Klingen durchzuschneiden oder mit einer Hydraulic Press oder einem Waffeleisen Dinge zu zerquetschen, dann siehst du das bei den bekannten YouTubern, die genau solche Sachen danach machen, unter anderem ja auch ApoRed, der auch mit einem heißen Messer dann seine Dinge durchgeschnitten hat und so weiter. Wenn das dann ein Trend wird, genauso wie Fidget Spinner oder so weiter, solche Trends werden dann automatisch von jedem YouTuber irgendwie implementiert. Das siehst du ja auch im Gaming-Bereich. Jeder Gaming-YouTuber spielt jetzt gerade Fortnite, weil es halt einfach viele Klicks bringt, weil es ein bekanntes Spiel ist, das alle gerade spielen wollen. Ja, ja. Und so entwickeln sich solche Trends. Sowas wie 10 Arten von, was die Space Fox irgendwie geprägt haben. Das haben eine lange Zeit viele unterschiedliche YouTuber gemacht. Aber es ist halt und so. Auch sie haben es nicht erfunden. Also und sie haben es auch nicht erfunden. Wir haben halt auch schon da gesessen bei Nerdscope und haben gesagt so, ey, diesen Clip finden wir gut und haben dann gesagt, wie können wir dem Ganzen einen eigenen Spin verpassen? Ne, das finde ich auch immer gut, wenn man eine klare Vorbilder hat. Also jeder Regisseur, der dieses Jahr zum Beispiel für den Oscar nominiert war oder für andere Preise, hat irgendwie Inspirationsquellen, die er nennen kann. Es gab ja bei ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bei The Shape of Water, der jetzt auch gewonnen hat, in vielen Kategorien, auch Best Picture, gab es tatsächlich so eine Plagiarismus-Diskussion, weil es angeblich einen sehr, sehr, sehr identischen Film, ich glaube aus Dänemark oder so, gibt, wo jemand tatsächlich schon Jahre vorher auch eine Geschichte erzählt, wo sich irgendjemand in so einen Fischmann verliebt. Und die ist halt sehr vergleichbar. Und da gab es aber dann Beweise, dass halt Guillermo del Toro, der den Film gemacht hat, auch schon Jahre vorher über diese Idee gesprochen hat. Und einfach zwei Leute an unterschiedlichen Punkten auf der Erde einfach zufällig dieselbe Idee hatten. Und die ist halt jetzt auch nicht so weit hergeholt. Ich habe jetzt neulich von diesem einen YouTuber gehört, Klängern, der sich bei Star-Influencer und meinem besten Freund und gleichzeitig auch mir gegenüber sitzenden Podcast-Kollegen Robin Blase einfach ganz dreist. Da gibt's noch einen lustigen Twist. Das seht ihr dann alles in meinem Video diese Woche. Möchte das jetzt noch nicht spoilern. Ich will das nicht verraten, aber schaut euch das Video an. Kommen wir mal zurück zu Slimani. Wir haben natürlich journalistisch investigativ, wie wir sind. Uns wurde neulich vorgeworfen, wir würden nicht gut recherchieren, weil wir nämlich nicht der Meinung von Finn Kliman waren. Aber wir haben dieses Mal, wollen wir unseren Anspruch erfüllen und haben nämlich mal gedacht, die Oma von Slimani, das ist ja der Grund, den er nennt, weshalb er keine Videos machen konnte. Viele haben ihm unterstellt, es läge an den Wintermonaten. Also zumindest die Anfangsmonate des Jahres sind traditionell die Umsatzschwächsten. Weil die ganzen Werbefirmen im Weihnachtsgeschäft dick ihre Werbung platzieren wollen, aber im Januar, Februar, März eigentlich sich eher rausziehen aus der Sache. Es würde nicht so ganz dazu passen, dass er 6 Monate weg war. Er sagt halt, es war, weil seine Großmutter gestorben ist. Das mag ich ihm auch glauben, dann einfach mal, auch wenn er nun wirklich nicht der Vertrauenswürdigste ist. Aber ich dachte mir so, Lunia und Dunia, oder nee, Lamia und Dunia, seine beiden Schwestern, die ja auch YouTube machen. Was ist denn mit denen? Denn wenn seine Oma gestorben ist, ist ja automatisch auch die Oma der beiden gestorben. Witzigerweise. Gut kombiniert, David. Hat das die andere, ja, so einer bin ich. Und da dachte ich mir, die beiden, das sind ein paar kalte Schweine, die haben das nämlich offensichtlich besser weggesteckt. Denn Lamia, hast du eben geguckt, hat nicht aufgehört, hat keine Pause gemacht. Dunia zwar schon, aber die sagt in ihrem Video, ja Leute, ich habe aufgehört, weil eigentlich habe ich gemerkt, YouTube macht mir gar nicht mehr so viel Spaß. Ja. Also ist es offensichtlich so, dass die Oma entweder zu den beiden, vielleicht hat sie den beiden nicht genug Süßigkeiten mitgegeben. Wir wollen, um das klarzustellen, ich will nicht darüber hetzen. Wie gesagt, wenn die Großmutter stirbt, ist es eine schlimme Sache. Es ist halt nur so, ich werde bei Menschen wie ihm einfach skeptisch. Einfach, ne? Und ich denke mir dann so, ist es vielleicht ein vorgeschobener Grund, denn wenn die beiden Schwestern nichts dazu machen, dann kann ich da wieder mal nur vermuten, vielleicht ist das wieder irgend so ein Ding, wo er sich in eine bestimmte Situation rücken will, um wieder Tränen, weil er hat sich halt auch in dem Video gefilmt auf eine Art und Weise, wie er das gerne macht. So die Kamera mit schön Hochglanz und dann guckt er so ins Nichts und traurig, versucht sich aber von seiner schönen Seite zu zeigen und genau wie Hey Claire. Und das knallt bei den Leuten. Die Leute schreiben darunter Kommentare wie, ey, wie, Mann, so eine tolle Idee, die du da hattest, nicht. Mensch, so traurig, auch meine Oma ist gestorben. Und es ist halt so, es mag die Leute geben, die sagen, hey, ob sie nun gestorben ist oder nicht, er gibt Leuten, bei denen es vielleicht ebenso war, Trost. Wobei also auch, ein Teil von mir würde auf jeden Fall sagen, ich kann mir vorstellen, dass es einige junge Menschen gibt, die ihm folgen, die mit dem Thema Verlust noch nicht so viel Erfahrung haben, für die er ein Vorbild ist und die daraus was ziehen. Ja, aber ist das wirklich ein Vorbild zu sein? Guck mal, was er macht, ist sich in so eine ganz irreale Position zu schieben, wo er sein Influencer-Leben quasi lebt, an das du als normale Person also gar nicht rankommst. Und ich habe nichts davon klärt ja auf. Nichts davon gibt jemandem wirklich, ne, also bis auf die Tatsache, dass das Video unterhaltsam ist oder was auch immer, ist es ja kein Trostspenden, sondern du hilfst der anderen Person ja nicht mit eigenen, ne, wenn du jetzt sagen würdest, ey, ich bin über den Verlust damit hinweggekommen, diese Sachen haben mir geholfen Du meinst eine Art von Tutorial? Ein Tutorial zum Beispiel. Oder wenn er sagen, selbst wenn er sagen würde, ich habe jeden Tag Sport gemacht, eine gute Tat verbracht und gelächelt, dann wäre das schon mehr, als er in diesem Video gemacht hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht, also ich glaube, gerade bei jungen Menschen, das ist jetzt also wieder sehr, sehr philosophisch hier, aber ich glaube, gerade bei jungen Menschen, da hilft das schon, wenn eine Bezugsperson, zu der du aufblickst, was Ähnliches durchgemacht hast und du merkst. Ach, nicht mal das muss es sein. Ich sehe das so oft bei Kommentaren bei Gronkh, wo Leute schreiben, hey, ich wollte mich eigentlich umbringen, aber ohne dich, wenn es dich nicht gegeben wäre, wäre ich schon längst tot. Das ist so ein Ding, was Erik sogar mal, hat mir mal drüber geredet, so, weil wir beide schon in die Situation gekommen sind, gerade zu der Zeit, zu der Menschen, war das bei uns beiden relativ viel so, dass junge Mädels kamen und sagten, hey, Erik, ich will mich umbringen. Oder auch zu mir kamen und sagten, hey, ich will mich umbringen. Und Erik sagte da zu mir, er kann dann einfach nicht abschalten. Er hat sich auf der Gamescom manchmal mit Leuten 30, 40, manchmal 50 Minuten unterhalten. Das ist so sein Ding. Bei ihm geht so ein Helfersyndrom an. Bei mir ist es so, dass ich denke, wow, alles klar, das ist jetzt gerade, das überschreitet gerade eine Grenze, denn ich glaube auf der einen Seite, dass nur ein gewisser Bruchteil derjenigen, die das tun, dass es denen da nicht um mehr geht, als dass es da nicht viel mehr geht, als um Aufmerksamkeit irgendwie erringen, um jeden Preis, weil das halt Aufmerksamkeit erringt. Ist halt nur schwierig, weil was ist, wenn es nicht so ist? Also du kannst das ja nicht vorher wissen. Was ist, wenn es jemand ernst meint? Ja, das ist eine schwierige Sache, die ich mit ihm auch besprochen habe, die super schwierig ist, weil du auf der einen Seite immer das Gefühl hast, ja, eine gewisse Verantwortung dann schon zu haben. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, eigentlich habe ich sie auch nicht. Denn ich bin nicht ich habe zwar eine Verantwortung. Ich weiß nicht, aber plädieren wir nicht ganz oft dafür, dass Influencer mehr ihre Verantwortung übernehmen? Also ich habe auch schon so gerade zu. Ja, nee, du missverstehst mich da. Die Verantwortung, ne, mit einem guten Beispiel irgendwie voranzugehen oder so. Aber ich habe keine Verantwortung im Einzelfall Fankultur. Das kannst du dir auch gar nicht antun. Das ist ja für dich selber schlimm. Also ich hab tatsächlich auch schon so Nachrichten bekommen. Dann müsstest du wirklich auch sagen, warum ist Gronkh oder warum ist David Hein nicht zu XY hingezogen? Die hat Krebs, warum ist der da nicht hingefahren und hat persönlich gesagt, du ey, muss besser ich werden. Glaub, also ich glaube, was man vergisst, das sind ja auch alles nur Menschen. Und ich habe tatsächlich auch schon solche, lange nicht mehr, zum Glück. Aber zu Zeiten von Was geht ab und Excalibur, was so Kanäle waren, die wir betreut haben, da habe ich auch die eine oder andere Nachricht bekommen von jungen Mädchen meistens, die geschrieben haben, so, ja, mir geht es ganz schlecht und ne, ich überlege, ja, mich umzubringen und so weiter. Und denen habe ich immer nur geschrieben, hey, ne, sei dir einfach darüber bewusst, es gibt Menschen, die, denen du wichtig bist, hol dir bitte Hilfe bei Lehrern, bei Freunden, bei Eltern, hier sind die Hotlines für Notseelsorge und so weiter. Weil ich auch nicht mehr machen kann. Weil ich bin ja, ich bin kein ausgebildeter Psychologe. Was ist, wenn ich mit dir jetzt ins Gespräch trete und sage, ja, du bist mir wichtig und ich liebe dich und was auch immer. Also wenn ich auf diese ganzen Sachen, die sie mir entgegenwirft, eingehe und um sie damit irgendwie abzubringen, was ist, wenn das nach hinten losgeht? Ja. Weil ich eben keine Ahnung habe, was mit diesen Leuten los ist. Und das, gerade, das ist halt gerade, weil, schwierig. Gerade auch, weil du bist kein ausgebildeter Psychologe, du bist nicht in der Lage, dich in die Situation hineinzuversetzen. Du kannst auch nicht durchblicken, was ist mit dieser Person. Also sicherlich, ich habe es zum Beispiel immer so gemacht, dass ich zu weiten Teilen nicht reagiert habe, wenn man mich persönlich vor Ort darauf angesprochen hat, dann stand ich da zum Teil auch relativ hilflos, weil ich in dem Moment echt überlege, was sagt man da? Und habe dann auch nicht viel mehr gemacht, als zu sagen, sondern, ey, dann solltest du auf jeden Fall dir Hilfe suchen. Ich kann sie dir nicht geben. Ne? Aber bin aus solchen Situationen auch immer relativ schnell geflüchtet. Denn für mich ist das auch eine Grenzüberschreitung, die sich einfach meiner Ansicht nach nicht gehört. Also ich habe ein großes Problem damit, wenn jemand zu mir kommt auf offener Straße. Wisst ihr, dieses typische Ding, zu sagen so, hey, ich habe dich neulich in einem Video gesehen, cooles Ding. Oder hey, deine Meinung sehe ich so nicht ganz so oder so, aber zu jemandem hinzugehen und auf der Gamescom der Typ hat Stress und es ist ja immer noch, du bist ja ein Privatmensch irgendwo auch noch. Wenn du bist zwar eine Person des öffentlichen Lebens, aber auch bist du immer noch Robin Blase oder David Hein. Und dann kommt einer hin und sagt so, ja, und dann hat meine Mutter gesagt und dann wollte ich mich aber umbringen und was sagst du denn? Und das ist für mich Intrusion auf einem Level, wo ich dann sage so, ey, du verstehst gerade überhaupt nicht, wo solche Grenzen sind. Aber die würdest du ja auch, du gehst ja nicht zum Bäcker und sagst so, und das ist halt so eine Sache, ja, die also normalerweise entsteht, wenn du als YouTuber diese Grenzen oder Influencer oder Social-Typ diese Grenzen aufhebst. Also wenn du wie die meisten YouTuber sagst so, hey, ihr und ich und ihr habt mich zu dem gemacht, also dieses Ding. Aber das machst du ja nicht und bei dir ist es trotzdem passiert. Das macht auch Erik ein bisschen mehr noch. Das macht Erik deutlich mehr. Aber auch immer noch nicht auf einem Level wie ein Sami Slimani. Ich glaube, ganz am Anfang, deswegen sage ich, es ist mir eigentlich eher zur Menschenzeit passiert. In der Menschenzeit sind wir ja alle durch die Menschen explodiert. Ja. Da kamen bei mir plötzlich 50.000 neue Abonnenten hinzu, die vor allen Dingen. Bei mir auch, ich hatte aus der Gronkh. Aus der Gronkh und. Ja. Ich hatte irgendwie 240.000 oder so. Und die kamen vor allen Dingen aus der Gronkh, Sarazar und Kelly-Community. Und das sind dann halt im Zweifelsfall eher so Leute, die das gewohnt sind, dass diese Leute dann darauf anspringen. Und die mussten, glaube ich, erst verstehen, dass das bei mir nicht zu holen ist oder dass ich auch nicht derjenige bin, der dieses Community-Ding macht. Also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich bin voll deiner Meinung, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, wenn sowas passiert. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, weil ich eben nicht weiß, wie ich reagieren muss. Muss aber sagen, ich mache dafür nicht die Leute verantwortlich, die mit tatsächlich so Selbstmordgedanken auf mich zukommen, weil das sind ja offensichtlich Leute, die psychische Probleme haben. Nicht immer, nein, das darf man nicht. Also egal, ob du es machst, weil du es ernst meinst oder weil du damit Aufmerksamkeit willst, in beiden Fällen hast du psychische Probleme. Und ich finde es besser, dass sie zu mir kommen und es überhaupt jemandem erzählen, als dass sie es vielleicht niemandem erzählen. Und auch wenn ich ihnen nicht helfen kann, einfach nur zu sagen, hol dir Hilfe, hilft am Ende vielleicht schon. Ansonsten hätten sie es vielleicht in sich hineingeschwiegen und dann am Ende tatsächlich was Dummes getan. Also ich glaube nicht, dass, also ich, sagen wir es mal so, ich habe meine Erfahrungen mit psychisch Kranken machen können und zwar mehr als genug. Und weiß jetzt zwar nicht, ich kenne nicht jedes Krankheitsbild und ich weiß natürlich auch nicht, kenne nicht jeden Einzelfall. Was ich aber weiß, ist, dass Leute mit psychischen Krankheiten ganz oft so viel mit sich selbst und mit diesen schlimmen Krankheiten, ob es jetzt einfach Depressionen sind, denn die gibt es ja mal abgeschwächt, mal sehr stark, oder ob es jetzt sowas wie Schizophrenie oder so Borderline-Sachen sind, die ganz harten Fälle, die sind so geschwächt davon, auch auf allen Ebenen. Das ist so energieraubend. Die wenigsten davon haben so dieses Ding, wo sie überhaupt sich Hilfe suchen, wo sie sich zum Beispiel selbst ihrer Familie anvertrauen. Mhm. Auch ich zum Beispiel kenne eine Person, die lange damit zu kämpfen hatte und die, als sie zu ihren Eltern gegangen ist, abgewiegelt wurde und sagte so, du spinnst doch. Ne? Und das war jahrelang, war das unerkannt. Mhm. Und diese Person dachte dann, sie ist halt wirklich falsch oder doof oder ein Freak. Und das ist, glaube ich, da geht es, glaube ich, vielen so. Ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Person dann, also so ein Kind, dann auf der Suche nach, wer bin ich eigentlich, dann vielleicht auch mal zu jemandem wie Gronkh geht, gerade weil er ja wie so ein Vertrauter immer auftritt. Ne? Ja. Er macht in seinen Streams und sagt so, er hat ja irgendwann sogar angekündigt, ich bin nur noch für die Community da. Und die Community denkt dann, das ist jetzt wie so ein Papa-Ersatz. Mhm. Klar ist es dann möglich, dass dann darunter sich auch Leute mit solchen Krankheitsbildern befinden, die dann sagen, vielleicht ist es die Person, der ich mich anvertraue. Aber das ist tatsächlich wirklich nicht die Norm. Und deswegen finde ich es, also ich habe das so häufig gelesen, auch in Kommentaren, in irgendwelchen. Ja, ja, ich habe es auch schon ganz oft gesehen. Und Erik hat davon auch immer wieder erzählt, dass das ist Quatsch. Ne? Also bitte nicht falsch verstehen, ich will das Thema oder auch solche Leute nicht als Quatsch abtun oder so. Ich glaube nur, dass es zu weiten Teilen ist, um Aufmerksamkeit zu erringen. Das gibt es ja in allen möglichen Formen. Irgendwie, um die Aufmerksamkeit des Stars auf sich zu lenken, sagt man irgendwas Krasses. Denn hallo, hey, Erik, sagt jeder. Aber hey, Erik, ich will mich umbringen, sagt dann halt nur ja, ja, einer unter vielen. Das Problem ist, also ich kann mir das auch gut vorstellen, das Problem ist nur, es ist halt nicht zu unterscheiden, glaube ich, wann es halt eben zur Aufmerksamkeit, aber nicht. Und das ist halt das Gefährliche. Völlig abgedriftet. Wir drehen uns völlig im Kreis und abgedriftet. Das ist ein spannendes Thema. Ihr könnt gerne eure Meinung dazu auch nochmal äußern. Auch sehr spannend. Wir haben jetzt leider, das sind vom Lästern weggekommen und haben uns wieder In eine philosophische Diskussion. Aber ist auch schön. Die Leute freuen sich, man darüber schreibt ja zumindest auch oft. Wir beenden das mal mit Sami an der Stelle. Ja. Sami ist zurück. Gott sei Dank kann man, glaube ich, nicht sagen, nehmt euch in Achtung. Aber eigentlich, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, ob er nun weg ist oder nicht, die wenigsten kriegen es noch mit. Ich glaube, der Klickdurchsatz, den er macht, der ist auch nicht mehr so groß. Gerade wenn man eine lange Pause gemacht hat. Das ist ein Thema, das können wir vielleicht noch einmal ansprechen. Ich glaube, in der heutigen Folge sprengt das den Rahmen. Wir haben nämlich noch ein anderes wichtiges Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich Milch. Milch. Milch. Ja, der gute Unge. Der ist vom ganzen Reacten auf irgendwelchen anderen Kram offensichtlich eine Reaktion oben im Oberstübchen passiert. Und jetzt sind da einige Muscheln durcheinander geraten, weshalb er sich hingesetzt hat in einem Video und sagt, das ist sogar so betitelt, es heißt Milch ist Gift. Und in diesem Video redet er davon, dass die Milchlobby dafür sorgt, dass wir einfach ein falsches Bild bekommen von Milch. Die ist nämlich gar nicht so gesund, wie wir alle glauben. Er begründet das in diesem Video, er sitzt da am Strand und sagt, Leute, jetzt ist es endlich klar, Milch ist Gift. Ich denke das ja schon seit Ewigkeiten, aber die kanadische Regierung hat jetzt das oder will das aus ihrer Ernährungspyramide herausstreichen. Genau. Und das ist der Beweis, dass in Kanada die Milchlobby nicht so krass ist wie in Deutschland. Und sie haben es halt auch verstanden. Ja. Auch er hat es ja verstanden, aber in Kanada haben es auch alle verstanden. Und jetzt ist alles klar, informiert euch bitte. Und da war der Shitstorm da. Ding ist halt explodiert wie explodiert, Sau. Krass. Ich dachte, als ich das Video gesehen habe, ich habe es mir natürlich dann angeguckt, dachte ich so, also erstmal war mein erster Gedanke, krass. Ne? Also weil er auf Twitter auch immer wieder schrieb, zu dem Zeitpunkt schon, weil er natürlich diesen Gegenwind bekam, schrieb er so, naja, ich wollte das Thema ja auch einfach nur anstoßen. Da dachte ich mir so, so einfach kann Content sein. Ich setze mich einfach im nächsten Video hin, sage, hallo Leute, zur neuesten Folge Movie Trivia. Ich habe euch unten mal alle relevanten Links reingepackt. Das war's, schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Übrigens, 9/11 was an inside job. Ja, also es gibt jede Menge coole Fakten aus Filmen. Die hab Chemtrails. Ich habe euch die alle unten verlinkt. Also was er macht. Angela Merkel ist ein Echsenmensch. Alle Fakten sind unten. Bis zum nächsten Video. Nee, nicht mal nur das, sondern einfach gar keine, ne, wenn du etwas, eine These aufstellst, ja, dann beleg sie doch. Oder wenigstens, also und wenn du sie schon nicht hundertprozentig belegen kannst, sag mir doch wenigstens in dem Video, weil ich nun wirklich auch empfänglich dafür bin, können wir gleich mal drüber reden, weil ich tatsächlich jetzt die Message gar nicht mal so schlecht finde und gar nicht mal so schlimm finde, über das Thema Ernährung zu sprechen. Ich auch nicht, Aber sich hinzusetzen, zu sagen, Milch ist Gift, alles Weitere findet ihr irgendwo anders. Mann, dann sag es doch. Habt auch wenigstens den Schneid in den 10 Minuten, die du da machst, wenigstens noch zu sagen, warum ist sie denn? Oder ungefähr anzudeuten oder mir ein paar Anhaltspunkte zu geben. Aber das macht er nicht. Und natürlich ist der Shitstorm da groß. Und natürlich sind so bei so Worten wie Milchlobby mehr als genug Leute getriggert. Ich habe ganz viele Kommentare von Leuten, auch die ich sehr schätze, zum Beispiel Felix Denzer, eine Hälfte von Future. Der hatte auch geschrieben, dass er das total affig fand. Er findet das total wichtig, dass man sich mit Ernährung auseinandersetzt. Aber einfach nur irgendwelchen Aluhut, irgendwelches Aluhut-Geblubber in den Äther zu blasen und dann zu glauben, dass das irgendwas anstoßen würde, ist das, Quatsch. Das ist ja auch, das ist jetzt auch das Argument von Unge. Also Unge, muss man vielleicht dazu sagen, der ist bekannter Veganer, beschäftigt sich auch in seinen Videos ganz viel damit, hat jetzt seinen ursprünglichen Kanal, der Unge ist ja unter anderem dadurch bekannt, dass er mit dem Hashtag Freiheit-Video damals Mediakraft angekackt hat, ist voll durch die Decke gegangen, ist unter anderem für den Untergang von Mediakraft mit verantwortlich gewesen, durch dieses Video. Und dieser Unge-Kanal ist seitdem tot gewesen, weil der Mediakraft gehört hat und er damit aus dem Netzwerk ausgegangen ist. Den hat er jetzt wiederbelebt, um damit eben solche Social-Videos zu machen, wo er quasi so gesellschaftliche Themen anspricht und über härtere Themen spricht und so weiter. Mhm. Und das finde ich, haben wir auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast, eigentlich sehr gut. Ich finde es gut, wenn Leute sich für irgendwas einsetzen. Ich glaube, wenn das, also ich bin mir auch so ein bisschen unsicher, also ich halte Unge für einen sehr klugen Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass er das geplant hat, um. Es wirkt auf mich nicht so. Das ist genau der Punkt. Also er ist, ich mag ihn ja, weil er ein sympathischer Kerl ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er die hellste Leuchte im Lampenladen ist, aber in dem Video wirkt es leider, es wirkt nicht nur wenig fundiert, sondern es wirkt halt auch schädlich. So, das ist halt das Problem. Weil ich glaube, jetzt so auf die Art, wie er das gemacht hat, zu sagen, sich damit rauszureden oder zu sagen, ey, wenigstens habe ich eine Diskussion angestoßen, das ist ja wichtig. Ich habe eher das Gefühl, dass das Thema so ins Lächerliche gezogen wird, gerade auf offener Bühne, weil ja nun wirklich so selbst so Leute wie Böhmermann und das aufgreifen, dass Leute, die über Ernährung reden wollen, künftig noch mehr abgestraft werden, weil das Thema irgendwie total ins Lächerliche gezogen wird. Also das haben mehrere geschrieben, dass sie auch sagen, so, das ist super unvorsichtig. Ich auch, habe ich auch geschrieben. Ja. Also ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube, dass also das Thema hat zwei Sachen gemacht. Es hat Unge, glaube ich, seit Hashtag Freiheit mehr ins Rampenlicht gebracht als in den letzten paar Jahren. Also für die Promo, dass er jetzt wieder diesen Kanal betreibt, war das, so ein Verschwörungstheorie-Video zu machen, wirklich erste Sahne, das kann hier kein PR-Berater besser bauen. In dem Sinne wirkt es halt schon irgendwie sehr. Das wäre aber super schade, wenn er das für, ne, seine Intention ist ja gut, sagt er. Wenn seine Intention aber dann tatsächlich Promo wäre, was ich nicht glaube. Aber guck mal, also wenn du einen Totenkopf auf dein Thumbnail machst und ein Video Milch ist Gift nennst und am Ende dann zugibst, das habe ich nie so gedacht, ich habe das nur gemacht, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, dann ja, hast du Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt, aber du hast gleichzeitig auch Aufmerksamkeit auf dich und auf den Kanal gelenkt. Er sagt ja im Video und er hat sogar dir getwittert, dass er das getan hat, so hey, er machte das mit so einer Selbstverständlichkeit, hat er dir zum Beispiel geantwortet, ja, was glaubst du denn, warum ich das Video so gemacht habe, heute kommt natürlich noch ein anderes Video. Ja, und das aber kam wie, dann? Wie doof das ist, zu sagen, ich muss erstmal noch ein anderes Video machen, um das andere Video quasi zu erklären und oder zu entkräften. Und hoffen, dass es auch dieselbe Menge an Leuten sieht. Und auch versteht. Ja. Weil was man nämlich dazu sagen muss, und das ist halt so spannend, ich bin auch von diversen YouTubern, ich glaube, also einer spezifisch von Jana Klar, ich habe auch was dazu getweetet, ich habe nämlich tatsächlich vor mehreren Jahren jetzt fast schon ein Video gemacht, das heißt Ich mag Milch, was eine Parodie war von dem Lochi-Song Ich mag Milfs. Mhm. Ne, Lochis sind halt irgendwie 14 gewesen zum Zeitpunkt oder 16, was auch immer, und haben halt einen Song gemacht, der heißt Ich mag Moms, I'd like to fuck. Und dann habe ich halt gesagt, so, ihr seid noch viel zu jung, ihr müsst eher ein Video machen, wo ihr sagt, ich mag Milch. Und deswegen hatte ich ganz viel Footage, wo ich ganz viele Milchprodukte esse und mich mit Milch überschütte und so weiter. Ja. Und das habe ich halt einfach als GIF gepostet. Und dann meinte auch hier Jana Klar, ich mag deine Videos sonst, aber das war echt unüberlegt, schade. Ja. Weil ich ja natürlich das Thema damit lächerlich gemacht habe. Ich bin aber der Meinung, ich bin nicht derjenige, der es lächerlich gemacht hat. Ich habe mich über das lächerlich gemacht, was es vorher schon in den Dreck gezogen hat, nämlich dieses Video. Weil das, was er gemacht hat, hat natürlich dafür gesorgt, das Ganze in den Diskurs zu bringen. Und das hat er, wenn das wirklich geplant war, auch wirklich sehr gut gemacht. Nur finde ich, hat er halt dabei vielleicht nicht bedacht, dass er damit das Ganze nicht unbedingt in eine Diskussion bringt, sondern eher dafür sorgt, dass es halt polarisiert, dass sich zwei Fronten aufbauen aus Hardcore-Veganern und Vegetariern, die sagen, ja, so endlich sag's mal jemand, und vielleicht auch nicht die Fakten checken, weil es eben, das haben wir ja bei der Politik auch schon ganz oft, das eigene Weltbild widerspiegelt. Also zu wissen sozusagen, ey, das ist nicht nur tierisch, so mit Tierrecht ja. und tierschutzmäßig scheiße, sondern es ist tatsächlich auch gesundheitlich scheiße, geil, hört alle bitte auf, Tierprodukte zu essen, dass man dann vielleicht eher gewillt ist, das dann auch zu glauben. Das ist halt, ich bin ja, ich habe mit meiner Freundin zum Beispiel auch schon ganz viel drüber gesprochen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Vegetarier, bin so, ich sag's immer quasi Vegetarier, weil ich zum Beispiel gerne Lachs esse. Das ist ganz komisch bei mir. Ich mag keinen anderen Fisch, ich mag nur Lachs. Ich auch. Und bei ab und zu in seltenen Fällen esse ich sogar auch mal eine Wiener Wurst. Aber ansonsten lebe ich im Grunde fleischfrei. Hm. Das liegt daran, dass ich mir einfach als Kind, mein Vater hat früher mal Fleisch gekocht, das so widerlich war, wo ganz viele Sehnen und Knorpel und so dran war, dass ich einen Ekel davor entwickelt habe, sogar vor Fleischgeschmack. Das heißt, so zum Beispiel beim Grillen hasse ich das, wenn man mir das Gemüse auf das Zeug drauflegt, auf den Grill, wo auch das Fleisch schon drauf lag, weil das nimmt das dann an. Aber setze mich auch seit geraumer Zeit, eben auch durch die Gespräche mit meiner Freundin und weil ich halt zum Beispiel auch vor anderthalb Jahren große Probleme mit dem Körper bekommen habe, wo ich gemerkt habe, der reagiert plötzlich, ohne dass ich weiß, weshalb, auf Dinge, die ich esse. So, und tue ich mich mit Ernährung auseinandersetzen und habe schon länger auch überlegt, ob ich vielleicht Laktose aus meinem Leben streiche. Und ich habe das tatsächlich gemacht. Du hast das gemacht. Ich hab das gemacht. Ja, genau, meine Freundin hat nämlich eine Milcheiweißallergie, also noch krasser als Laktoseintoleranz. Die darf halt so gar nicht. Die darf das nicht, sonst das schadet ihr wirklich körperlich. Zumindest wenn sie langfristig ist, sie wird ihr richtig schlecht, kriegt Bauchschmerzen und so weiter. Und du hattest ja auch lange Bauchschmerzen. Das ist genau das Ding. Ich habe das, irgendwann habe ich angefangen, dass ich nach dem Essen oft so lethargisch wurde, dass ich nochmal Mittagsschlaf machen musste, dass es mir nicht gut ging, dass ich Bauchschmerzen hatte, dass meine Verdauung nicht gut war. Und nachdem ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, einfach weil sie keine Milch essen darf, habe ich auch deswegen einfach Milchprodukte aus meinem Leben eliminiert, weil alles, was wir essen, sind halt Ersatzprodukte. Wir haben ganz viel Mandelmilch und wenn wir Pfannkuchen, was auch immer machen, dann machen wir das mit Mandelmilch, damit sie es natürlich auch essen kann. Ja. Und so habe ich Milchprodukte aus meinem Leben eliminiert und dann gemerkt, es ging mir plötzlich viel besser. Und das ist jetzt aber keine Verschwörungstheorie. Ich habe dann tatsächlich so einen Test jetzt inzwischen gemacht und habe festgestellt, ich habe tatsächlich eine Laktoseintoleranz entwickelt und habe es halt erst dadurch dann gemerkt. Mhm. Und deswegen, es gibt tatsächlich Krankheiten, Zustände und so weiter, wo Nahrungsmittel für den eigenen Körper schädlich sein können. Ja, Allergien zum Beispiel. Gluten haben wir hier, den ja. Rick von der Rick Spaces. Von Space Fox, genau. Der das auch erst später entwickelt. Ja. Und deswegen, also es gibt ganz klar auch also für gewisse Menschengruppen einen absolut wichtigen Grund, keine Milchprodukte essen zu wollen. Und ich bin ein großer Fan zum Beispiel inzwischen von diesem veganen Trend, zum einen aus Tierschutzgründen, aber zum anderen, weil es eben auch dafür sorgt, dass es für Leute wie, oder auch glutenfrei zu essen, zum Beispiel, das hat einfach dafür gesorgt, dass Leute wie Rick und wie meine Freundin ein viel größeres Angebot haben. Ich weiß gar nicht, im Prenzlauer Berg hier, wie viele vegane Cafés es inzwischen gibt, was so geil ist, weil meine Freundin endlich wieder Kuchen essen kann und Eis essen kann, weil es halt veganes Eis gibt. So geil. Floyd hat cool. ja auch ein Laktoseproblem, kann kein Eis essen. Ne? Ja. Und so, ich würde mich erschießen ohne Eis. Ne? Und das ist halt so ein bisschen die Krux, die ich habe. Und das ist auch so ein bisschen das Problem jetzt. Ich habe das Video geguckt und hatte wirklich dann gedacht, so Milch ist Gift. Ich gucke das erstmal in der Hoffnung, ich werde tatsächlich aufgeklärt, weil ich dann, vielleicht wäre das der Anstoß gewesen für mich zu sagen, okay, dann verzichte ich jetzt tatsächlich auf Milch. Ich sage es ganz offen hier, mir geht es nicht um die Tiere. Also Unge sagt in seinem zweiten Video zum Beispiel auch, und das wird dann so ein bisschen klar nach der Kritik, dass die Studien, die er da verlinkt hat und die Dokumentationen, die ja da, ich glaube, die Milchverschwörung heißt ja, die oder so. Milchlüge, glaube ich. Milchlüge, die Milchlüge vom NDR, ist das eine Dokumentation, dass die gar nicht so eindeutig ist und sich gar nicht so eindeutig festlegt. Es hat darauf sich auf Twitter auch jemand die Mühe gemacht, tatsächlich den aktuellen wissenschaftlichen Stand rauszusuchen. Das ist ein ganzer Thread, wo ja alle wissenschaftlichen Studien, die es zum Thema gibt, und es sind gar nicht so viele, wie Unge behauptet, rausgesucht und analysiert und hat halt festgestellt, es gibt einige Studien, die aber innerhalb der Studie auch immer sagen, hallo, stopp, wir haben das zwar so rausgefunden, aber eigentlich ist das nicht ganz schlüssig, was hier am Ende rauskommt. Das können auch andere Gründe sein. Und der eigentliche Stand ist, für einen gesunden Menschen, der jetzt nicht laktoseintolerant ist oder irgendwelche anderen Sachen hat, ist Milch in den meisten Fällen nicht schädlich. Im Gegenteil, es hat auch wichtige Elemente. Und was in Kanada passiert ist, und das ist nämlich auch noch so ein Ding, das er ja auch falsch zitiert bei sich, die haben nicht Milch aus der Ernährungspyramide gestrichen, weil sie damit sagen wollten, Milch ist Gift. Sondern also sie fassen das zusammen mit auch pflanzlichen Produkten, weil sie sagen, ja. So, warum empfehlen wir nur Milch, wenn andere Eiweißprodukte oder Kalziumsachen und so weiter, die dieselben Nährstoffe geben. Er ist uninformiert, verdreht Tatsachen und kam jetzt in dem zweiten Video damit, Milch ist Gift, habe ich als Titel ja gewählt, A, um die Leute zu triggern, was ich erstmal super unsympathisch finde, weil so sollte man keine Aufmerksamkeit auf so ein Thema lenken, indem man bewusst einen Shitstorm erzeugen möchte. Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, er hat sein Ziel erreicht und deswegen ist es eigentlich so gefährlich, weil. Wo ich dir recht geben würde, ist, wenn du sagst, er erreicht sein Ziel, indem er ein Video, das aufklärend ist. Weil wenn du das benennst so, hey Leute, hier ist meine Aufklärung zu Milch, das klickt keiner. Du das Milch ist Gift nennst, klicken das die Leute an. Aber wenn danach ein Video kommt, wo er am Strand sitzt und Sachen verbreitet, die A, nicht stimmen und B, unfundiert sind, dann hat keiner gewonnen. Das ist halt die Fake-News-Welt, in der wir leben. Ja. Er hat halt Sachen falsch gesagt, falsch zitiert in einem separaten Video und versucht das jetzt mit einem anderen Video zu relativieren. Ich hätte mir gewünscht, dass er das genauso macht, wie er es gemacht hat. Und dann nach der Mitte des Videos es abbricht und sagt, Leute, pass auf, was ich euch erzählt habe, ist Quatsch. Milch ist nicht für den Körper gefährlich, aber es ist für die Tiere eine Qual, es ist für die Umwelt schädlich und es gibt auch die ein oder andere Studie, die aber wieder von anderen Studien vielleicht widerlegt wird, die potenziell darauf hinweist, dass es auch körperlich vielleicht gar nicht so dumm ist, einfach nur, um sicher zu gehen, weil es schadet einem ja nicht, Milch aus dem Ernährungsplan zu eliminieren. Voll okay, aber es auf zwei Videos aufzuteilen, sorgt halt dafür, dass die Missinformation verbreitet wird. Es sorgt dafür, dass es wieder zu so einer Polarisierung kommt, wo halt, und das ist halt so, Veganer und Vegetarier haben ja generell schon oft dieses Bild, dass sie irgendwie so militant sind, hat man ja auch oft zum Beispiel beim Feminismus. Auch so eine Sache, die ist, also es ist so wichtig, sich für Gleichberechtigung von Frauen einzusetzen, aber es gibt einige sehr, sehr militante Feministinnen, die eben absichtlich provozieren. Das sieht man zum Beispiel bei dem Jäger-Sammler und Kanal, wird das ja oft der Susie Grimes vorgeworfen, dass sie eben Sagt sie ja von sich selber auch, ne? Das muss man halt sagen. Also wer Susie Grimes als Stimme des Feminismus sieht, der macht da auch einiges falsch. Denn ihre Intention mag gar nicht so falsch sein. Aber ich glaube, das ist eine richtige Intention. Ich habe mit ihr auch schon gesprochen und sie sagte, auf einer Party lange mit ihr geredet und sie sagte, sie macht das halt auch, ne, um das Patriarchat auch mal ihre eigenen auch mal fortzuführen, wie sie, also die Männer oft auch. Da wird ja auch oft mit dem Holzhammer argumentiert und das macht sie halt dann einfach auch mal. Das ist halt, um jemanden zum Zuhören zu bewegen, ist das der falsche Weg. Das muss man ganz klar sagen, wenn du mit Provokation kommst, kannst du dir gewiss sein, dass 50% der Leute erstmal weghören, weil sie da sich auf den Schlips getreten fühlen. Das ist die Frage, was du am Ende erreichen möchtest. Möchtest du einfach nur deine Stimme einfach raushauen, so wie es jetzt auch Unge gemacht hat, oder möchtest du tatsächlich irgendwas bewegen? Ich kann dir auch nicht sagen, was der richtige Weg ist. Ich kann dir sagen, jetzt in dem Fall von Unge ist es zum Beispiel so, dass ich, ne, weil er sagt halt, ich habe meinen Job schon dann gemacht, wenn ich bei einigen Leuten einen Denkprozess in Bewegung gesetzt habe. Ich kann dir nur sagen, Unge, bei mir hast du es geschafft, dass ich noch verwirrter bin als vorher. Weil ich jetzt, du sagst im zweiten Video ja zum Beispiel, dass Kühe dadurch gefoltert werden. Du sagst dann auch so Quatsch wie künstliche Befruchtung ist gleichzusetzen mit Vergewaltigung. Künstliche Befruchtung ist sicherlich auch nicht die coolste Sache. Definitiv, ich bin keine Kuh, aber ich brauche gar nicht raten, ich weiß das. Aber das einfach gleichzusetzen mit Vergewaltigung ist auch, ne, also auch wenn du es einfach so dahin sagst und vielleicht auch anders meinst, du sagst es so in deinem Video und es ist dann einfach nicht schön. Für jemanden wie mich, dem es halt eben auch nicht um die Tiere geht, sondern wirklich nur um die Tatsache, auf sich selbst zu achten. Ja. Also ich will weder die Natur schützen, noch die Tiere, sage ich ganz offen, wie es ist so. Also mir ist die Natur egal und die Tiere sind mir auch egal. Es tut mir leid, dass es so ist, aber also mir geht es da anders. Also ich gerade für meine Tochter, aber auch für mich selbst und generell, also mir ist Umweltschutz tatsächlich sehr wichtig und deswegen finde ich das auch eines der überzeugendsten Argumente. Mir sind auch die Tiere wichtig. Ich habe auch, ich also esse auch immer weniger Fleisch, ich esse aber trotzdem immer noch Fleisch, aber versuche das auch zu limitieren. Ich esse halt, wie gesagt, auch keine Milch, keine Kuhmilch mehr wegen meiner Freundin, habe das auch aus meinem Leben eliminiert. Ich esse aber zum Beispiel auch immer noch gerne ein Frühstücksei. Ist auch ein tierisches Produkt. Ja, und das ist da, die Tiere werden auch so behandelt. Also die Hühner werden auch eingefärbt. Und Unge, glaube ich, auch ist niemand, der, oder das ist eine andere Sache, die kann ich gar nicht belegen, aber das ist eine Frage, die ich mir stelle. Ines zum Beispiel lebt ja komplett vegan. Mhm. Die holt sich vegane Klamotten, die holt sich vegane Mittelchen für die Haut. Das heißt, ihr ganzer Haushalt ist umgestellt worden. Und das finde ich sehr bewundernswert. Das so durchzuziehen, A, kostet das ein Schweinegeld, ja, und B, auch so eine Determination, wie wir Engländer sagen, die ganz viele ja auch nicht haben. Mich würde zum Beispiel interessieren, ob Unge seine ganzen Duschmittelchen und so tatsächlich mal durchsucht hat, ob die auch vegan sind. Kann ich mir vorstellen. Denn die werden ja dann häufig auch mit Tierversuchen und so. Ja, ja. Das ist ja gerade bei so medizinischen Sachen und so ist das ja ganz häufig der Fall. Du hast recht, also ich würde es mir bei ihm auch am ehesten vorstellen, aber das ist eben so, das ist so ein bisschen dieses Geheuchel, ne? Wenn du auf der einen Seite sagst, so, die Tiere sind mir voll wichtig, die Umwelt auch, aber Frühstücksei schmeckt lecker, so denke ich so, okay, wo gibt es da offensichtlich moralische Abstufungen? Absolut. Also es ist eine super philosophische Frage. Zwischen. Ist es gar nicht. Das ist irgendwie Doppelmoral. Wenn ich sage wenigstens so, okay, ist mir egal, aber die anderen, also was heißt die anderen, aber ich kann niemanden richtig ernst nehmen, der mir dann sagt, so, ey, Natur voll wichtig, aber. Nein, es ist so wichtig ist sie mir dann doch nicht. Nein, doch. Ich versuche darauf zu achten in allen Punkten, wo ich das kann, aber ich fliege auch ganz viel mit dem Flugzeug, weil ich halt in anderen Städten sein muss und relativ schnell. Ich bin eher so jemand wie. Wenn ich jetzt ein Haus hätte oder irgendeine Möglichkeit, ich würde mir sofort einen Tesla kaufen, weil ich finde, dass das für die Umwelt besser ist und ich möchte diesen Fortschritt vorantreiben, auch wenn ich weiß, dass ein Tesla heutzutage, wo es da auch noch ganz viele Punkte gibt, wo man sagt, so, das Auto an sich ist wahrscheinlich beim Kauf auch noch mal genauso umweltschädlich, weil die ganzen, wie die Batterien hergestellt werden und so weiter, ist genauso schlimm. Ich finde es aber trotzdem wichtig, sozusagen dem Fortschritt zu helfen und den Fortschritt zu unterstützen. Und ich unterstütze dann auch vegane Cafés, kaufe vegane Produkte, wenn ich kann. Aber für mich ist es immer noch, ich bin da selber sehr zwiegespalten und weiß nicht, wo ich wirklich stehe, weil sozusagen ich habe es für mich noch nicht zu 100% ersetzt bekommen. Ich würde es aber gerne. Also wenn es für mich die Möglichkeit gäbe, für dasselbe Geld mit demselben Komfort, und das ist vielleicht wirklich, das ist Doppelmoral, zu sagen so, ich möchte, mir ist die Umwelt wichtig, aber ich möchte trotzdem den Komfort. Und den habe ich jetzt aktuell noch nicht, also schmeiße ich meine Werte wieder aus dem Fenster. Das stimmt, das ist scheiße. Ich weiß auch selber für mich nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das für mich selber noch nicht gelöst. Ich finde es aber toll, wenn Leute sagen, mir ist das so wichtig, ich setze mich dafür so viel ein, dass ich dahinter stehe. Ich versuche es an allen Punkten zu machen, wo ich es machen kann, wo es mir nicht unbedingt wehtut, wo ich es finanziell verkraften kann, wo ich es vom Lebenskomfort verkraften kann. Und ich wünsche mir auch selber manchmal, dass ich, also auch für meine Tochter und für den Planeten vielleicht, noch mehr Motivation hätte, es noch mehr durchzuziehen. Aber dann esse ich wieder eine Salami und denke, geil, lecker. Das ist geil. Ich sage halt immer, jeder sollte das gerade in dem Fall selber für sich irgendwie ausmachen. Es ist ja schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie in meinem Fall, wo ich dann halt sage, okay, ich rede dann da halt einfach drüber und gucke, was sich machen lässt. So, ich war jetzt halt wieder beim Arzt und habe mich zum Beispiel mal auf Gluten testen lassen, wurde nicht getroffen, aber muss ja nichts heißen, weil auch das ist ja manchmal, ich gerade gestern mit Olli gesprochen, der sagte, dass er wohl den Fall hatte, dass Gluten wohl nicht zu erkennen waren, aber Industriezucker, also oftmals sind dieselben Sachen, die du dann, oder dieselben Ursachen und Symptome, die du dann, die ganzen selben Symptome, die du empfindest, wenn du Industriezucker isst, sind gleichzusetzen mit denen, die du, wenn du eine Glutenintoleranz hast. Boah, war das jetzt ein schlimmer Satz. Habe ich ja ewig dran gebraucht. Das tut mir sehr leid an alle, die jetzt gerade zugehört haben. Nichtsdestotrotz, was ich sagen wollte, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Absolut. Und es ist eigentlich. Aber halt mit einem Arzt am besten, weil was ich so gefährlich finde an dem, was Unge getan hat, auch wenn er es jetzt hinterher vielleicht ein bisschen relativiert hat und wenn er dafür für eine Sache Aufmerksamkeit erregen will, die ich auch wirklich unterstützenswert finde, finde ich, hat er das auf eine Art und Weise gemacht, die sehr gefährlich ist. Ja. Weil gerade mit so wissenschaftlichen Dingen um dich zu werfen, die halt nicht belegt und inkorrekt sind, dann hast du plötzlich wieder Sachen wie Impfgegner oder alternative Fakten, was Erderwärmung angeht und all diese ganzen Sachen, wo wir ja wirklich aktuell mitbekommen, immer, immer mehr Leute sich von Fake News und also völlig wissenschaftlichem Bullshit und Aluhut-Verschwörungstheorien sich rumkriegen lassen und wir dann plötzlich wieder Masern haben in Kindergärten und so einen Scheiß. Ja. Und ich sag so, Leute, es ist halt echt nicht so geil, falsche Infos über wissenschaftliche Themen zu verbreiten, auch wenn es am Ende Aufmerksamkeit auf irgendwas lenken soll. Es gibt auch einen anderen Weg. Vielleicht mit einem Clickbait-Thumbnail und das ist dir, sei dir dann verziehen, wenn du mich ins Gift draufschreibst, aber dann hinterher über das ernste Thema redest. Bei wie vielen Minuten sind wir? Ich glaube, wir sind jetzt schon bei 1:10 oder so. Dann können wir vielleicht noch ganz kurz etwas ankündigen. Mhm. Ich würde nämlich ganz kurz, wir haben diese Woche, sind in die erste Planung gegangen. Wir gehen ja jetzt nächste Woche auf den 10. Geburtstag zu. Wir werden dann in 10 Folgen. Ehrlich gesagt, uns macht das hier großen Spaß. Wir freuen uns auch über, dass ihr alle dabei seid. Und wir würden das gerne ein bisschen erweitern und haben jetzt mal darüber gesprochen, was wir 2018 noch machen können. Und wollen wir einfach ankündigen? Ja, also ich weiß nicht, ob wir es schon ankündigen, nee, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube ja, aber wir können zumindest mal als Plan darüber sprechen. Ja, also jemand hat uns proaktiv angeschrieben, das machen ja auch viele andere Podcasts, ob wir nicht eine Live-Show machen wollen aus dem Thema Lästerschwestern. Wir haben dann einfach nur, weil das jemand in den Raum geschmissen hat, drüber nachgedacht und haben gemerkt, das ist eigentlich eine ganz nette Idee. Genau, geben das mal an euch weiter. Wenn ihr Lust hättet, wäre das eine Option, die wir vielleicht ein bisschen ausweiten können. Sprich, hier meine Freundin Ines und Leila mit Besser als Sex, früher Sexvergnügen, haben das ja auch schon gemacht. Die sitzen dann auf einer Bühne, nehmen dann quasi live einen Podcast auf und machen dann aber noch so ein bisschen Show drumherum. Ich könnte mir da bei uns, ehrlich gesagt, ganz coole Sachen vorstellen. So mit Live-YouTuber-Raten oder die besten Clips der Woche, die man so präsentiert. Ob man da gleich eine Tour draus macht, das ist eine Sache, die jetzt noch in den Sternen steht. Wir wollten es mal in den Raum geworfen haben, ob auch ihr überhaupt daran Interesse hättet. Aber wir sind da dran und wir wollen das Thema Lästerschwestern weiter ausbauen, denn das macht uns beiden Spaß, euch offensichtlich auch. Ja. Und Lästern ist immer gut, oder? Ja, also, ja. Jede Woche freue ich mich immer wieder, wenn irgendeiner Scheiße baut. Ich denke mir so, geil, Mittwoch wird schön. Ich finde auch, wir haben das so ein bisschen gedreht damit für unser Leben. Also früher habe ich mich mal aufgeregt, jetzt denke ich, geil, wieder ein Podcast-Thema. Ja, das ist voll gut, weil ich reg mich auch gar nicht mehr so viel. Klar, es gibt schon so Sachen, wo ich auf Twitter dann so ein bisschen mit loslege. Aber ich weiß dann immer, weil bei Twitter habe ich mich früher mal überlegt, 140 Zeichen, ich kann niemals den ganzen Hass, den ich gerade empfinde, in Worte fassen, weil ich mich kurz fassen muss. Aber jetzt weiß ich, Mittwoch spätestens kann ich loslegen. Aber ich finde, was wir hier machen, ist ja auch nicht unbedingt nur Hass, sondern ich finde, es entstehen auch immer ganz schöne, fundierte und auch wirklich teilweise halt genau philosophische Diskussionen. Eigenlob stinkt. Ja, finde ich ganz toll. Ich finde, wir sind ganz toll, David. Und mit diesem Eigenlob würde ich gerne den Podcast beenden. Wir geben uns 5 Sterne bei iTunes. Tut auch ihr das bitte. Man muss, das hat mir Ines neulich gesagt, man muss in diesem Podcast-Game, muss man so auf so ein paar Sachen achten. Ist das so wie Like and Subscribe und Kommentier bitte? Ja. Also weil um tatsächlich bei iTunes und auch bei Spotify in den sichtbaren Bereich zu kommen, wo man dann auch in den Top 10 landet, da muss dann halt wirklich interagiert werden mit dem Podcast. Sprich, ihr müsstet jetzt liken, ihr müsstet kommentieren und dann darunter schreiben, hey, Robins Stimme war heute wieder besonders sexy. Ja. Und geil. Das müsstet ihr tun. Aber wir halt wollen nur bei iTunes und Spotify, weil Soundcloud bringt halt nichts. Ne? Irgendwie nicht. Ich blick da nicht durch. Deswegen, wir fordern euch nicht drauf auf. Aber denkt euch, wenn ihr heute Abend ins Bett geht, fragt euch mal, ob es wirklich moralisch vertretbar ist, wenn ihr es nicht tut. Gut, bis denn. Tschüss. Ciao.